Der dänische Regisseur Lars von Trier, der hat großartige, ganz eigene, oft ziemlich verstörende Filme gemacht. Breaking the Waves, Dancer in the Dark, Dogville, Melancholia und. In den letzten Monaten hat Lars von Trier mit seinem neuen Projekt für Aufregung gesorgt. Er dreht seinen ersten Pornofilm, hieß es. Nymphomaniac, ein Pornofilm in epischer Länge und in zwei Teilen. Hier mal ein kurzer Eindruck aus dem Film. Es ging um eine Art Wettkampf. Wir würden eine Zugfahrt machen. B sagte, Fahrkarten wären unnötig. Diejenige, die bei unserer Ankunft die meisten Männer gevögelt hätte, würde die Tüte Süßigkeiten gewinnen. Eine Szene mal aus Lars von Triers Film Nymphomaniac. Der erste Teil davon kommt jetzt in unsere Kinos in einer gekürzten Fassung. Ungekürzt war dieser erste Teil vor einigen Tagen bei den Berliner Filmfestspielen zu sehen. Unsere Filmkritikerin Anke Lewig ist jetzt im Studio. Dieses Spiel mit den langen und kurzen Fassungen ist fast auch ein Film außen rundherum um dieses Werk. Ist das ein Werbegag? Wie sehen Sie das? Ja, natürlich soll er mit Spannung aufgebaut werden, genauso wie mit dem orgiastischen Plakat, was wir ja überall sehen. Das gehört zu der Werbekampagne und wenn man jetzt in die Kinofassung steht, steht ja vorneweg dann auch weiß auf schwarz. Das hier ist die zensierte Fassung, aber sie ist dennoch von mir autorisiert, Lars von Trier. Also das gehört dazu und ich kann aber nur sagen, eigentlich sind die gekürzte und die lange Fassung beide sehenswert und man muss jetzt nicht denken, dass die längere Fassung expliziter, pornografischer ist, sondern die hat einfach einen anderen Rhythmus und ist vielleicht ein bisschen ausführlicher in dieser Untersuchung, die Lars von Trier eigentlich betreibt. Es geht ja um Nymphomanie und das ist ja auch eine Sucht. Und jede Sucht entwickelt ja ihre eigene Struktur. Und diese Struktur aufzuzeichnen, das möchte eigentlich Lars von Trier. Deshalb gibt es auch eine Art therapeutische Rahmenhandlung. Also Joe, gespielt von Charlotte Gainsbourg, wird zusammengeschlagen nachts auf der Straße von einem Mann gefunden. Dieser Fremde, gespielt von Stellan Skarsgård, nimmt sie dann mit nach Hause in so einem kargen Zimmer und dann beginnt sie ihre Geschichte zu erzählen. Und das ist dann wie so ein therapeutischer Raum. Das ist so ein angst- und tabuloser Raum. Und dann kann sie eben von ihrer Sexualität erzählen, von der Kindheit, Entjungferung, Jugend, erste Ehe. Und weil es eben um ihre Sexualität geht, sind die pornografischen Bilder direkt mit in diese große Erzählung eingebunden. Also es geht gar nicht darum, eine Schaulust oder Voyeurismus zu befriedigen, sondern sie sind einfach Teil ihrer Erzählung. Was wir am Anfang hatten mit der zensierten, unzensierten Fassung, das hat ja fast was Kokettes und Werbemäßiges eben. Aber was Sie jetzt erzählen, klingt doch danach, als ob da auch was Eindringliches, Provozierendes in dem Film steckt. Ja, ich meine, Lars von Trier will ja immer provozieren, aber er macht das ja, weil er einfach... Einerseits, weil das Kino auch dazu da ist und weil er natürlich uns auch immer sein Gedankengebäude vermitteln will. Und natürlich will er uns hier auch einen Diskurs eröffnen. Es geht ja wirklich um das Wesen der Nymphomanie. Und ich habe ja eben schon die Rahmenhandlung beschrieben. Und all das, was diese Hauptfigur Joe erzählt, wird von diesem fremden Mann natürlich sowohl gesellschaft, kulturell als auch anthropologisch eingeordnet. Also die Sexualität öffnet sich für andere Diskurse. Gleichzeitig macht dieser Fremde Mann ihr immer auch wieder klar, hör mal, du bist auch die Autorin deiner Erzählung. Das ist deine Sucht und du bist nicht nur Opfer, sondern du leitest sie auch. Also da kommt was ganz Interessantes bei raus. Und gleichzeitig immer, wenn man zu viel Interpretation reinlegt, dann gibt es wieder diesen hintersinnigen Humor von Lars von Trier, wo man dann denkt, vielleicht besser aufhören. Und dann aber am Ende hört er beim ersten Teil mit so einem großen Tusch auf. Da geht es nämlich dann um die große Frage des zweiten Teils. Ist in unseren aufgeklärten Zeiten Liebe ohne Sex und Sex ohne Liebe überhaupt noch möglich? Lars von Trier, der erste Teil von Nymphomania kommt jetzt in unsere Kinos. Der Regisseur war ein großes Thema bei der Berlinale. Wir kommen zu einem anderen, der das auch war, aber auf ganz andere Weise, nämlich George Clooney, so als absoluter Stargast und Schmuck des roten Teppichs bei den Filmfestspielen. Der Film, den er präsentiert hat, Monuments Man, der soll, sagen einige Kritiker, aber überhaupt nicht toll sein. Was sagen Sie zu dem? Naja, die Show auf dem roten Teppich stimmte und die gute Laune hat George Clooney auch erstmal in dem Film Monuments Man. Und deshalb dachte ich, huch, bin ich da überhaupt im richtigen Film? Also das Ganze geht los wie Ocean's 11, ne? Also er spielt wieder so einen Anführer und er trommelt wieder so eine Bande zusammen, die auch wieder prominent besetzt ist. Bill Murray, John Goodman, Matt Systemen. Nur, dass es nicht darum geht, auf einmal hier wie bei Ocean's 11 ein Safe in Las Vegas zu knacken, sondern das Ganze spielt im Zweiten Weltkrieg und es geht eben darum, die Beutekunst der Nazis zu sichern, weil Adolf Hitler wollte sein großes Museum erbauen. Am Ende des Zweiten Weltkrieges war klar, das geht nicht mehr und jetzt ist eben die große Angst da, wird Adolf Hitler diese Kunst vernichten? Und deshalb fährt man da eben nach Deutschland, nach Europa und versucht, diese Kunst zu retten. Und das Komische an dem Film ist, dass George Clooney keinen Tonfall und keinen Rhythmus findet, um diese beiden Ebenen in seinem Film so zusammenzuhalten. Da gibt es einfach mal die Wirren des Zweiten Weltkrieges und dann diese coolen Sprüche. Gleichzeitig sehen sie, dass es den Holocaust gibt und dann gibt es aber wieder die Slapstick-Momente bei dieser detektivischen Arbeit. Also um das zusammenzuhalten, muss man vielleicht auch ein Ernst Lubitsch sein und so bleibt eigentlich nur so ein fader patriotischer Beigeschmack übrig, weil sich doch dann ständig auf die Schultern hauen, wie toll sie sind. Und ich kann nur sagen, Lord, God bless America. Fader Beigeschmack bei dem Film The Monuments Man von George Clooney. Vorher haben wir über Nymphomaniac Teil 1 von Lars von Trier gesprochen. Anke Lewicke, besten Dank.